Tisch, wie wir looking up to Jesus. In der heutigen Botschaft geht es darum, auf Jesus zu schauen. Dans le message d'aujourd'hui, il s'agit de regarder vers l'Éternel. Looking unto Christ Jesus. Auf Christus Jesus zu schauen. De regarder vers l'Éternel. And that is the book of Hebrews. Und das lesen wir im Hebräerbrief. Et ça, on va le lire à Hébreux. He wants us to look unto the Lord. Er möchte, dass wir nur auf ihn schauen. Il veut qu'on puisse regarder vers lui. That's Hebrews 12, verse 2. Das lesen wir in Hébreux 12, vers 2. Ça, on le lit ça à Hébreux 12, verset 2. Amen. Amen. Are we there, please? Praise the Lord. Amen. He said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Then in verse 3 said, consider him alone. Praise the Lord. Hallelujah. What you are to consider, who you are to consider, must be Christ alone. Das Einzige, was du erachtest, ist Jesus Christus allein und sollte er selbst sein. Dans Hébreux 12, 2 à 3, ça nous dit que c'est que tu dois considérer, ça doit seulement être Jésus Christ lui-même. Don't consider the old man. Erachte nicht den alten Menschen. Tu ne dois pas considérer la chair. Don't consider the flesh. Erachte nicht das Fleisch. Ou considérer l'homme ancien. Don't consider people. Erachte nicht die Menschen. Faut pas considérer les gens. Consider him. Consider Christ Jesus. Erachte ihn, Jesus Christus allein. Tu dois seulement considérer Jésus Christ lui-même. Don't consider your natural parents. Und erachte auch nicht deine natürlichen Eltern. Tu ne dois pas considérer tes parents naturels. If you consider them, you put them in danger. Denn wenn du sie erachtest, dann setzt du sie in Gefahr aus. Parce que si tu es en train de considérer tes parents, tu es en train de te mettre aussi, de leur mettre aussi en danger. Satan is always after whoever you consider. Denn der Satan ist immer nach dem hinterher, was du erachtest. Parce que le diable est toujours derrière la personne que tu es en train de considérer. It's only Christ that defeated him. Und es ist nur Christus, derjenige, der ihn besiegt hat. C'est seulement le Christ qui a vaincu le diable. And if you consider Christ alone, he's already a loser before Christ. Und wenn du Christus alleine erachtest, hat der Teufel direkt bereits verloren vor dem Herrn. Et si tu considères ou bien tu donnes seulement l'importance à Jésus-Christ, là le diable a déjà échoué. Amen. You consider him to be the head of the family. Du erachtest ihn als der Haupt deiner Familie. Tu donnes l'Éternel la possibilité, bien tu le considères comme le fournisseur de ta famille. No husband should be the head of the family. Kein Ehemann sollte das Haupt der Familie sein. Aucun époux doit être la tête de la famille. A wife to be the head of the family. Oder die Ehefrau das Haupt der Familie. Ou bien la femme qui soit la tête de la famille. A man, I'm not the head of this ministry. It's Christ. Amen. Und auch ich bin nicht das Haupt dieser Gemeinde, sondern es ist Christus allein. Tout comme moi, je suis pas la tête de cette église. C'est Jésus-Christ qui est la tête de cette église. Christ should be the head of the family. Christus sollte das Haupt jeder Familie sein. Jésus-Christ doit être la tête de chaque famille. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Looking unto Jesus. That is how everything works in Christ's kingdom. Indem wir auf Christus schauen, funktioniert alles im Königreich Gottes. Quand on a notre regard vers l'Éternel, c'est comme ça qu'on obtient tout en Jésus-Christ. Take your eyes away from yourself. Nimm deine Augen weg von dir selbst. Tu dois enlever tes yeux de toi-même. If I say yourself, I mean the old man. Und wenn ich von dir selbst spreche, dann spreche ich von deinem alten Selbst, dein altes Ich. Et quand je dis de enlever tes yeux vers toi-même, là je parle aussi de l'ancien homme. Take your eyes away from whatever is there to achieve. Nimm deine Augen weg von all dem, was es zu erreichen gilt. Enlève tes yeux de tout ce que tu voudrais bien obtenir dans l'avenir. Take your eyes away from what people are going to say. Nimm deine Augen weg von all dem, was die Menschen sagen könnten. Enlève tes yeux de tout ce que les gens pourraient dire. Or what they are saying or what they are calculating. Even when you pass, they might even be speaking of you. Amen. They might be speaking about you. And take your eyes away from them. Let your eye looking unto Jesus Christ alone. Und schau nicht, wonach die Leute, worüber die Menschen sprechen könnten, weil wenn sie über dich sprechen, selbst wenn du es in ihrer Welt oder in ihren Augen geschafft hast, wenn du eine Prüfung bestanden hast, werden diese Menschen trotzdem über dich reden können und du das Thema ihres Gesprächs sein können. Aber das sollte dir egal sein. Das Einzige, worauf du schauen solltest, ist Jesus Christus. Ne regarde pas de gauche à droite ce que les gens pensent de toi ou ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils veulent même. Parce que même si tu as obtenu tes examens ou bien tu as un bon résultat, ces gens-là vont toujours continuer à parler de toi et ça ne doit pas t'agiter ou bien oui ça doit pas t'intéresser en fait. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Influencer, ça doit pas t'influencer. John 15 said, without him, without looking unto him, we can do nothing. In Johannes 15 steht, dass wir ohne ihn, ohne auf ihn zu schauen, nichts tun können. Jean 15 nous dit que sans regarder vers l'Éternel, on n'est capable de rien faire. Are you getting it, please? Obey what Christ called the truth. You can never talk about Christ and not talk about the truth. Then because Christ, and if I'm saying the truth, I'm saying Christ. If I'm saying Christ, I'm saying the truth. Du kannst nicht von der Wahrheit sprechen, ohne von Jesus Christus zu sprechen. Denn wenn ich Christus sage, spreche ich automatisch von der Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit erwähne, dann spreche ich automatisch auch von Christus. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans citer la vérité. Parce que si je parle de la vérité, je parle de Jésus-Christ. Et si je parle de Jésus-Christ, je parle de la vérité. His word, what he speaks, is the truth. Sein Wort, das, was er ausspricht, ist die Wahrheit. Sa parole, c'est que lui, il parle. C'est ça, c'est sa vérité. Obey what Christ called the truth is how we live in heaven. Und dem zu gehorchen, was Christus die Wahrheit nennt, ist so, wie wir im Himmelreich leben. Et obéir, c'est que l'Éternel appelle vérité. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume des cieux. Once you are obeying the truth, you are no longer here on earth. You are in heaven. Denn wenn du der Wahrheit gehorchst, dann befindest du dich nicht mehr hier in der irdischen Welt, sondern du befindest dich im Himmelreich. Et quand tu obéis la parole de l'Éternel, là tu te retrouves pas dans ce monde naturel, mais tu te retrouves dans le monde surnaturel. That's why the people here cannot understand you, because you are not here. Deswegen ist es unmöglich für die Menschen dieser Welt, dich zu verstehen, weil du nicht zu dieser Welt gehörst. Et c'est pour cela c'est impossible pour les gens de ce monde de te comprendre parce que toi tu n'es pas d'ici. Amen. Because the language that you are now, the level you are there is above them. It's another level. Denn die Sprache, die du jetzt sprichst, I don't wonder if they cannot get you, they cannot understand you. Denn die Sprache, die du jetzt sprichst und das Niveau, in dem du dich befindest, ist weit über sie hinaus und das übersteigt ihren Verstand. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sie dich nicht verstehen können. Et puis, c'est aussi normal qu'ils puissent pas être, qu'ils ne sont pas capables de te comprendre, parce que ce que tu parles, le niveau spirituel de l'esprit que tu es, c'est trop profond et eux, ils sont pas capables à le comprendre. C'est pour ça que vous ne devrez pas être, surpris, voilà, merci. And our obeying the truth is how we are separated from them. Und indem wir der Wahrheit gehorchen, setzen wir uns von ihnen ab. Und das macht eine Separation zwischen uns und ihnen. Eine Trennung. Et quand on obéit la vérité de l'Éternel Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on est en train de causer une séparation entre nous et les gens de ce monde. Until you obey the truth, you are not separated from them. Und solange du der Wahrheit nicht gehorchst, bist du nicht von ihnen getrennt und bist immer noch eins mit ihnen. Et c'est seulement quand tu obéis à la parole de l'Éternel, c'est comme ça que tu es séparé. Mais si tu ne obéis pas sa parole, tu es toujours un avec eux. Without obeying the truth, you are still one with Satan. Ohne der Wahrheit. Still one with darkness. Solange du der Wahrheit nicht gehorchst, bist du immer noch eins mit dem Satan und damit auch eins mit der Dunkelheit. Si tu n'obéis pas la parole de l'Éternel, tu es toujours un avec le diable et aussi avec l'obscurité. John 17:17. Wir lesen Johannes 17, Vers 17. On va lire Jean 17:17. Praise the Lord. John 17:17. Sanctify them through your truth. Your word is truth. Amen. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Jean 17 nous dit que sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. The word of God is not the truth. It's Christ's word that is the truth. Das Wort Gottes ist nicht die Wahrheit, sondern das Wort von Christus ist die Wahrheit. C'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité, c'est la parole de Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. You know, religious people, they hate this thing. They hate what I'm just saying. They don't want to hear it at all. They say the word of God is everything. No, the word of God is different from the truth. Und religiöse Menschen würden das verneinen, was ich sage, und würden dem nicht zustimmen. Sie würden sagen, das Wort Gottes ist alles. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und der Wahrheit. Und das Wort Gottes allein ist nicht die Wahrheit. Les gens religieux sont doutés de ce que je suis en train de dire maintenant. Ils détestent ça. Ils disent que oui, mais la parole de Dieu, c'est tout pour nous. Mais non, la parole, il y a une différence entre la vérité et la parole de Dieu. Moses' word is the word of God, but it's not salvation. Mm-hmm. It's not the truth. Mm-hmm. That is why I can never free you. Das Wort von Moses ist das Wort Gottes, aber es ist nicht Errettung und deswegen kann es dich nicht befreien, weil es nicht die Wahrheit beinhaltet. L'exemple est que la parole de Moïse, c'est la parole de Dieu, parce que c'était Dieu qui l'avait écrit, mais c'est pas ton salut, ce n'est pas capable à te sauver la parole de Moïse. And that's why you can see churches today, they are all dead, almost all. Why? Because they are after the word and not after the truth. Und deswegen gibt es so viele tote Gemeinden heutzutage, weil sie hinter dem Wort sind, aber nicht hinter der Wahrheit. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup des églises mortes, parce que eux ils sont toujours derrière la parole de Dieu, mais pas derrière la vérité. They are not different from the Pharisees. Und sie machen keinen Unterschied zwischen dem Verhalten der Pharisäer. Et eux ils sont pas différents des Pharisiens. That you know the hatred they have towards Jesus. And you know they were always looking for him to kill him, to stone him to death. So also, if you see it today, once you are preaching before religion, they want to kill you. Denn die Pharisäer waren so hasserfüllt gegenüber Jesus und wollten ihn sogar steinigen. Und das sehen wir heutzutage auch in Bezug auf die Religion, dass wenn du zu religiösen Menschen die Wahrheit predigen würdest, dann würde es ihnen ein Anstoß sein und sie würden anfangen, dich zu bekämpfen mit der Wahrheit, die du eigentlich aussprichst. Et c'est comme ça aussi avec les pharisiens, par exemple, eux, ils étaient si provoqués de Jésus-Christ qu'ils voulaient même lapider Jésus-Christ. Et c'est comme ça aussi avec les gens religieux aujourd'hui, si tu les vois, quand tu parles, tu dis la vérité, dès que tu dis la vérité, eux, ils ont de la haine contre toi et ils veulent même te faire du mal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas être comme les pharisiens. Praise the Lord. Hallelujah. Again, obeying what Christ called truth is how we live in heaven. Dem zu gehorchen, was Christus die Wahrheit nennt, ist die Art und Weise, wie wir im Himmelreich leben. Dem zu gehorchen, was Christus die Wahrheit nennt, ist so, wie wir im Himmelreich leben. Quand on obéit ce que l'Éternel Jésus-Christ appelle la vérité, c'est comme ça qu'on est capable de vivre dans son royaume. You know, the Bible said, the just shall live by faith. We live by faith and not visiting. You live in heaven and not visiting. You obey. Your focus is so much on Christ that you live there. Und das Wort Gottes oder in der Bibel steht, dass die Gerechten aus Glauben leben sollen. Und es heißt aus Glauben leben und nicht besuchen. Das heißt, wir leben im Glauben und wir leben im Königreich Gottes. Das ist kein Ort, den wir einfach nur besuchen, sondern unser Fokus sollte so krass in Christus verwurzelt sein, dass wir wirklich darin leben. La Bible nous dit que les justes vivent dans la foi. Et ils disent pas qu'ils sont en train de visiter dans le royaume des cieux par la foi. Donc, ils y vivent dans le royaume des cieux. C'est une place où on doit être, on doit vivre et pas seulement visiter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. To walk on the sea and to pay bills, which is more easier? Was ist einfacher, über See zu laufen oder Rechnungen zu bezahlen? Qu'est-ce qui est plus facile, de être capable de marcher sur l'eau ou bien de payer tes factures? Praise the Lord. Please, who can tell which is more easier, to pay bills and to walk on the sea? Wer kann mir sagen, was einfacher ist, über Wasser zu laufen oder Rechnungen zu bezahlen? Amen. To walk on the sea means death. Qui peut me dire, no, I'm not saying swim. I'm saying walk. Qui peut me dire qu'est-ce qui est plus facile, de marcher sur l'eau ou de payer tes factures? Je ne dis pas de nager dans l'eau, mais je parle de marcher sur l'eau. Et ça, c'est la mort. Are you getting it? Mm-hmm. Okay. What was this? Und ich spreche nicht davon, in Wasser zu schwimmen, sondern über Wasser zu laufen. Und dieses über Wasser zu laufen bedeutet den Tod. I hope you understand it. Und ich hoffe, ihr versteht das. You know, to walk on the sea, you know, there is no ground there. You are walking on water. I don't know if you get it. Then well, it's like you are walking on the air. The air, your legs is not down. You are just walking on the air, the free space. And to walk like that is in a sea, it means death. Und es bedeutet der Tod, weil wenn du auf Wasser läufst, du keinen Untergrund hast, auf dem du läufst. Es ist, als ob du auf Luft sozusagen läufst. Und deswegen bedeutet es gleichzeitig auch den Tod. Et pourquoi je dis que marcher sur l'eau, c'est comme si tu marches, tu es en train de, tu veux mourir presque parce que tu es en train de marcher sur l'eau, tu n'as pas du sol sous tes pieds. Donc tu es en train de marcher, c'est comme si tu marches dans l'air. Tu n'as pas, ça va... C'est vraiment très dangereux, donc ça va te causer de la mort parce que tu es en train d'y marcher. Amen. To walk on the sea and to pass your exam, which is more harder. Über Wasser zu laufen oder deine Prüfung zu bestehen, was ist härter? De marcher sur l'eau ou bien de d'écrire tes examens, qu'est-ce qui est plus facile? Are you getting d'avoir des bons résultats. Whatever the desire is, to have it here on earth, to bring it from the spiritual world to the physical, and to walk on the sea, which is harder. Amen. Just like Jesus said in Mark 9. Let's go to, Mark 2 now. Und wir lesen Matthäus 9. On va lire Matthieu 9. Praise the Lord. Hallelujah. From 1 to 7. Matthäus 9, Vers 1 bis 7. On va lire Matthieu 9, 1 à 10, à 7. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer. Your sins be forgiven thee. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 3. Vers 3. Matthieu 9, 1, verset 3 maintenant. Verse 3, and behold, a certain of the scribe within themselves. This man blasphemed. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your heart? You see what he called evil. You see? What he called evil, amen? He said, Wherefore think ye evil in your heart? For whether it's easier to say, Your sin be forgiven thee, or to say, arise and walk. Which is easier out of the two? Verse 6. But that you may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. Then said he to the sick of the palsy, Arise, take up your bed, and go unto your house. And he arose and departed to his house. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the question, which is easier? Whatever problem you are facing, and to walk on the sea, which is easier? Was ist leichter, das Problem, das dir gerade gegenübersteht, oder über Wasser zu laufen? Qu'est-ce qui est plus facile, le problème que tu as maintenant, ou de marcher sur l'eau? Please, you can also read this Matthew 9, verse 1 to 7 at home yourself. Amen, because of time. Amen. Praise the Lord. Lies gerne Matthäus 9, 1 bis 7 auch zu Hause nochmal durch. Lisez bien Matthieu 9, 1 à 7 à la maison. To walk on the sea and to pay bills, which is more easy. To walk on the sea and see, you know, and have a marriage, which is more easier. Amen. and find somebody to marry and get married and even have children, which is more easy. The natural can have all those things today, but they, can they walk on the sea? Was ist leichter, über Wasser zu laufen oder eine Prüfung zu bestehen? Was ist leichter, über Wasser zu laufen oder zu heiraten, in die Ehe einzugehen? Was ist leichter, über Wasser zu gehen oder Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen? Denn all diese Dinge können auch die Menschen dieser Welt tun, aber über Wasser zu laufen können sie nicht tun, denn es erfordert was Übernatürliches. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi, de marcher sur l'eau ou de passer des examens? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? De marcher sur l'eau ou bien de payer tes factures, ou est-ce que c'est plus facile pour toi de marcher sur l'eau ou d'avoir une famille, avec, d'être marié, avoir des enfants? Parce que toutes ces choses-là qu'on est en train de citer là, c'est facile aussi, tu es capable de le faire aussi sans Jésus-Christ, mais de marcher sur l'eau, tu as vraiment besoin de Jésus-Christ pour être capable à faire quelque chose surnaturel comme ça. Looking unto Jesus, that is how we will not complain. Indem wir auf Christus schauen, werden wir nicht in der Lage sein, uns zu beschweren. C'est seulement quand on regarde, on a nos regards vers Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on est capable de ne pas se lamenter. Amen. Looking unto Jesus is how we will not see the wind. Or whatever is outside there going on. Go to Matthew 14, please. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir nicht in der Lage sein, werden wir nicht abgelenkt sein von Wind beispielsweise, wenn wir über das Wasser laufen. Quand on regarde vers Jésus-Christ, on va pas être on a notre concentration sur Jésus-Christ, mais pas sur le vent ou bien qu'est-ce qui se passe autour de nous. Matthieu 14:25-31. Wir lesen Matthäus 14, Vers 25 bis 31. On va lire Matthieu 14, versets 25 à 31. And in the fourth watch of the night, Jesus went into them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, praise the Lord, walking on the sea, that alone, to tell you who Jesus is. Amen. There's nothing that, there's no way he cannot walk. Amen. He can walk on the air, he can walk on the sea. Und das allein sollte dir zeigen, wer Jesus Christus ist, denn es gibt nichts, was er nicht tun kann. We are not talking about swimming, we are saying walking. Und wir sprechen hier nicht vom Schwimmen, wir sprechen von Laufen, über Wasser laufen. Verset 25 nous dit que Jésus-Christ marchant sur la mer. Et ça, seulement quand tu écoutes ou bien tu lis ça, ça va te faire voir que qui est Jésus-Christ, qu'il est quelqu'un de si naturel, parce qu'on ne parle pas de nager dans l'eau, mais de marcher sur la mer. C'est quelque chose vraiment puissant. The sea is so deep. There's no sea, there's no amount of... You know, no matter how deep it is, Christ can walk on it. Amen. Und das See. Problem can be so big, you are walking on it. Amen. Und das See ist so, der See ist so tief. Und Jesus ist trotzdem in der Lage, über diesen See zu gehen und über diesen See zu laufen. Und egal wie schwer, das sollte dir zeigen, dass egal wie schwer deine Probleme sind oder deine Probleme erscheinen, es nichts unmöglich ist für Jesus Christus. Seul le fait que Jésus-Christ est capable de marcher sur l'eau, ça va te faire voir qu'il est capable de tout faire. Et la mer est si profonde, mais Jésus-Christ est capable de marcher sur ça, ça te fait voir aussi son identité. Ça signifie qu'il n'y a aucun problème qui peut être si profond pour toi et où tu n'es même pas capable à le surmonter ou bien, ou bien de marcher dessus. Praise the Lord. In verse 26, it said, and when the disciples saw him walking on the sea, because who can walk on the sea? Mm-hmm. Amen. They were troubled, saying, it is a spirit. And they cried out for fear. Matthew 14, verse 26. If everybody can walk on the sea, they will not be threatened. They will not be afraid. Mm-hmm. They will not, you know, they will not see it as a trouble. Mm-hmm. They will just see it as normal. Mm-hmm. But here you can see that it was impossible for man to walk on the sea. Und als die Jünger Jesus auf dem See gehen sahen, haben sie sich erschrocken. Und es ist normal, dass sie sich erschrecken, weil wenn jeder in der Lage wäre, übers See laufen zu können, dann würde es sie nicht erschrecken, denn es wäre für sie etwas Normales, etwas Natürliches. Aber weil sie eine Person sehen, die übers Wasser läuft, erschrecken sie. weil ihnen bewusst ist, dass es etwas Übernatürliches ist. Et quand les disciples ont vu Jésus-Christ qui marchait sur la mer, ils étaient effrayés, ils étaient vraiment choqués et ils étaient vraiment troublés. Ils disent et ils ont commencé à demander, à tantonner qui est la personne qui est capable de marcher sur la mer. Et ça te fait voir que c'était vraiment quelque chose qui s'était jamais arrivé, qui n'est pas normal. Parce que si c'était normal, ils n'allaient pas être effrayés comme ça. Praise the Lord. Hallelujah. It is good that the Lord opened our eyes to see things in His Word. Mm. Amen. Sometimes we just read it over, just like that. So once you see, allow the Holy Ghost to reveal things to you, then you can see, you will see a lot of things there. Und es ist gut, dass der Herr uns unsere geistigen Augen in Bezug auf die Dinge öffnet, die wir lesen. Weil oft lesen wir Geschichten in der Bibel und lesen sie sozusagen einfach so daher. Aber wenn der Heilige Geist uns wirklich diese Offenbarung gibt, was sich hinter dem Wort verbirgt, die Wahrheit, die sich dahinter versteckt und wie die geistigen Augen geöffnet haben, dann finden wir sehr viel Offenbarung darin. C'est vraiment très bien que l'Éternel nous ouvre aussi nos yeux spirituels pour être capable à comprendre ce qu'on lit, parce que souvent on lit les histoires seulement comme ça, mais quand tu le lis avec les yeux ouverts de l'Éternel, quand il t'ouvre ses yeux spirituels, là tu commences à avoir de révélations dans ça, et c'est vraiment important. He was not walking that way. You know, when you are walking in some place, you want to fall. He was walking majestically. And he threatened them and said, who is this? It's a spirit coming to us. Und Jesus ist nicht, no one can ever do this. Und Jesus ist nicht über den See gelaufen, indem er geschwankt hat oder indem er sozusagen mit Babyschritten versucht hat, sich da irgendwie durchzutaumeln, sondern er ist majestätisch über den See gelaufen und das hat die Menschen oder das hat die Jünger dann erschrocken. Et on va voir aussi que Jésus-Christ, quand il marchait sur l'eau, il était en train vraiment, il était en train de marcher vraiment avec assurance, vraiment. Et c'est pour cela que la Bible aussi nous dit aussi que les disciples étaient aussi troublés parce qu'ils ont pensé même que c'était un fantôme. But straight away, Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. We should be very careful of what we ask for. Amen. He said, if it is you, because how can you walk on the sea? No one can do that. If it is really you and not spirit, then let me also walk on the water and come to you. Und in Vers 28 lesen wir, dass Petrus sagt, wenn du es wirklich bist, Herr, wenn du derjenige bist, der über das Wasser läuft, dann lass mich zu dir kommen, denn ich will mit dir auf das Wasser laufen und zu dir übers Wasser kommen. Und wir sollten auch aufpassen, worum wir dem Herrn bitten. On doit vraiment faire attention à ce qu'on est en train de supplier l'Éternel de nous donner, parce que si on voit que Pierre qui disait à Jésus-Christ, il dit, mais si c'est vraiment toi, ordonne-moi aussi que je puisse venir marcher sur l'eau, venir vers toi. And Jesus said, come. And Jesus said, come. Et Jésus-Christ lui disait, viens. Come, because he will not say, don't come, because I am not. He said, come, because I am. Denn Jesus sagt, komm, weil er es tatsächlich ist. Und Petrus hat gesagt, wenn du es bist, dann lass mich aufs Wasser gehen. Und weil Jesus weiß, dass er es ist, sagt er, komm. Jesus Christ a dit à Pierre, ben viens, parce qu'il sait qui il était. Il sait qu'il était, oui, le vrai Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que oui, je sais qui je suis. Et si tu veux venir pour que ça puisse te prouver que c'est moi, ben viens. Praise the Lord. Alléluia. And when Peter was calmed down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. His word always make the difference. Just that calm empower Peter to walk, just like him. Und dieses Kommen, was Jesus ausgesprochen hat, Petrus dazu befähigt, ebenfalls auf dem Wasser zu laufen. Und das zeigt uns, dass sein Wort, das, was er ausspricht, den Unterschied macht. Donc, et puis après, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Et seulement que Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ a dit « viens », ça a donné ce « viens-là », sa parole, ça a donné la puissance, c'est venu avec, donc ça a donné, c'était une puissance qui a fait marcher Pierre sur les eaux. If you look at Peter here at the beginning, he was that calm was he was still hearing that calm, and that's why he was able to walk on the waters straight. The world was still there. Then in verse 30, he said, but when he saw, you see Christ alone and nothing else. Amen. If you see the time, if you see your age, if you see what others have, you are out. In Vers 29 lesen wir, dass Petrus in der Lage war, tatsächlich auf dem Wasser zu laufen, weil er immer noch diese Worte von Jesus Christus verinnerlicht hatte. Er hatte immer noch dieses Kommen in seinem Gedächtnis und war daraufhin in der Lage, auch ihm zuzukommen auf dem Wasser. Aber in Vers 30 lesen wir, dass er den starken Wind sah. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, was wir sehen. Denn unser Fokus muss allein Jesus Christus sein und wir sollten allein ihn sehen. Wenn wir die Menschen um uns herum sehen, wenn wir die Dinge erachten, die sie sagen, wenn wir das sehen, was die anderen haben, was wir nicht haben, dann wird es uns so wie Petrus passieren und wir werden anfangen zu sinken. Donc on voit que la parole de l'Éternel, c'est vraiment la différence. Le fait que Pierre était capable d'écouter ce vient, ça lui a donné l'assurance et aussi la parole de l'Éternel c'était si puissant qu'il était capable de voir que l'Éternel et de d'être capable à marcher sur l'eau. Mais dès que que sa concentration n'était pas sur la parole de l'Éternel, on voit qu'il a commencé à écouler. There are a lot of things Satan we want you to see. Und es gibt viele Dinge, die der Satan möchte, die du siehst. Et si tu vois ton âge, tu vois l'argent, tu vois beaucoup des histoires, tu ne vas plus voir Jésus-Christ, tu vas commencer à couler aussi. Et il y a aussi beaucoup des choses que le diable veut que tu puisses voir. He will always want you to see how you always failed before. How you always failed before. Failed your exam. Or the old report. He will always remind you of the old. How you know, it's a matter of time. Everything will spoil again. The old you. Und möchte immer, dass du den alten Menschen siehst, dass du immer auf die Vergangenheit schaust, dass du immer siehst, wie du vorher versagt hast, wie du vorher die Prüfung durchgefallen bist, wie du vorher versagt hast, wie du vorher Fehler gemacht hast. Er wird dich immer auf deine Vergangenheit und auf dein altes Ich zurückweisen. Le diable, lui, par exemple, veut toujours te faire voir ton échec, que tu as toujours échoué, ou bien tu es capable, que la chair, ton ancien toi, était capable de rien faire. C'est ça qu'il veut que tu puisses voir. You know, the old you does not mean years ago. The old me can be yesterday. It can be last some minutes ago. It can be some second ago. Remember, it's not the same Peter. He was thrown through the night. He fished, there was no fish. And in the morning, Jesus came. And Jesus now said, drop the net. Peter have to forget the old, and believe that word alone. Drop the net. Don't go to the old. The old, that old was not far away. So close. The old can be the last second, that minutes ago. That's the meaning of the old. The new, the now, every day. That is why salvation is every day. It's every minute, it's every second. And that's why you can be saved yesterday, today. You are not even saved any longer. You can renounce Christ. The Lord does not force anybody to be there for him. It will not force you to be saved. You have the right to go to hell. Und dein altes Ich und der alte Mensch muss nicht zwangsläufig der Mensch vor 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren gewesen sein. Dein altes Ich kann auch dein altes Ich von gestern sein oder dein altes Ich von heute Morgen oder dein altes Ich von vor fünf Minuten. Und der Teufel wird dich immer an diese alte Person erinnern, die vorher anders war als die Person jetzt. Das sehen wir auch bei Petrus, als er das Netz ausgefahren hat den ganzen Abend und gefischt hat und am nächsten Morgen Jesus begegnet ist und Jesus ihm gesagt hat, strecke das Netz nochmal aus dem Wasser. Und Petrus musste auch den alten Menschen, diesen gestrigen Menschen, vergessen und auf Jesus schauen und nicht auf diesen alten Menschen, der gestern nichts gefangen hat, und daraufhin vertrauen, was Jesus ihm gesagt hat, um in der Lage überhaupt zu sein, das Netz nochmal auszufahren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir den alten Menschen nicht als weit weg alten Menschen sehen, sondern der alte Mensch kann auch der Mensch sein von gestern. Und deswegen ist es auch eine Erinnerung an uns, dass wir uns jeden Tag für Jesus entscheiden müssen, denn du kannst auch gestern errettet sein und heute nicht, weil du immer wieder die freie Entscheidung hast, Jesus Christus zu widersagen. Und deswegen müssen wir uns täglich für Jesus Christus entscheiden und täglich diesen alten Menschen, nicht auf den alten Menschen schauen, sondern auf Christus schauen. Le diable, lui, veut qu'on puisse voir le vieil homme. Et le vieil homme, ça signifie pas quelqu'un 5 ans passé ou bien 10 ans passé. Le vieil homme en toi, ça peut être une chose que tu as fait hier, ou bien il pouvait aussi être la personne que tu as fait, que tu as été une minute avant. Parce que c'est pour cela qu'il nous dit aussi qu'on doit, chaque jour, on doit se décider pour lui, et chaque minute, on doit crucifier l'ancien. C'est pas que quelque chose qui était avant notre salut, mais c'est toujours continuellement. Et on voit ça aussi dans l'exemple de Paul, par exemple. Lui, il était entré il voulait attraper des poissons, mais il n'a rien, il n'a pas eu de poissons. Jusqu'à quand Jésus-Christ est venu, alors quelques minutes après, quand l'Éternel est venu, lui a dit de chercher encore à attraper des poissons, et là il a eu beaucoup de poissons. Donc c'est Jésus-Christ qui a fait cette différence. Donc l'ancien toi, ça peut être aussi une minute passée, mais toi tu dois voir à l'Éternel, parce que c'est seulement lui qui est capable à tout changer. Oui, c'est ça. Praise the Lord. Yeah. Your sicknesses and diseases. Amen. Mm-hmm. The old miscarriage upon miscarriage. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. The old result, the old report that you have been getting. And that's why somebody has been so sick. It's so difficult for that person to not be healed. Mm-hmm. Because it's so used to the old. Und es, der Teufel wird immer versuchen, dich an den alten Menschen zu erinnern, deine alten Krankheiten, deine alte Diagnose, deine alten Fehlgeburten. Deswegen ist es auch so schwierig für die Menschen, die sehr lange in Krankheiten waren oder die einen sehr langen Krankheitsverlauf hatten, dass sie diesen alten Menschen wirklich begraben und ihn vergessen, weil du darfst diesen alten Menschen nicht mehr erachten, du darfst diese alten Geschehnisse nicht mehr erachten, sondern du sollst nur auf Christus schauen. Et le diable, il veut toujours te rappeler l'ancien homme, le vieil homme en toi. Et c'est pour cela aussi, par exemple, les gens qui étaient malades depuis des années, ils ont de la difficulté, quand ils sont maintenant en Jésus-Christ, d'être guéris, parce qu'ils sont si habitués à voir l'ancien. Ils ne sont pas habitués à voir maintenant que, malgré j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, mais maintenant, vu que j'ai Jésus-Christ, c'est quelque chose de totalement différent. Et d'y croire, ils ont du mal à le croire, parce que, oui, ils ne voient pas toujours cette différence constante. If you look at the world, the natural world today, they walk by experience. We don't walk by experience, we walk by Christ. Amen. Und die Menschen dieser Welt wandeln anhand ihrer Erfahrung, die Erfahrung, die sie gesammelt haben, und vielleicht die Erfahrung, die sie im Laufe der Zeit einfach gesammelt haben. Aber wir wandeln nicht nach unserer Erfahrung, sondern wir wandeln durch Christus und nach Christus. Si tu regardes les gens aussi dans ce monde, sont en train de marcher selon leurs expériences. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne marche pas, on ne vit pas à travers nos expériences, mais on marche et on vit à travers Jésus-Christ lui-même. You know, they always say experience is the best teacher. Mm-hmm. No, Christ is the best teacher. Amen. Amen. Amen. Amen. We have the Holy Ghost that teaches us. Amen. That is our teacher. If Peter walked with experience, we know obey the voice of Christ. Mm-hmm. Drop the net. Denn die Menschen dieser Welt sagen, die Erfahrung ist der beste Lehrer. Durch Erfahrungen lernst du und die Erfahrungen formen dich. Aber wir wandeln nicht nach diesen Erfahrungen. Wir lernen nicht durch unsere Erfahrungen, sondern wir lernen durch Christus allein. Und wenn es bei Petrus ebenfalls der Fall wäre, dass er sich auf seine Erfahrung verlassen würde, dann wäre er nicht in der Lage, am nächsten Morgen das Netz wieder auszufahren, als Jesus es gesagt hat. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que l'expérience est le meilleur professeur. Non, c'est Jésus-Christ qui est le meilleur professeur. Parce que si, par exemple, Paul était en train de marcher ou bien de vivre par l'expérience, il n'allait pas obéir la voix de Dieu quand l'Éternel lui a dit que, ok, tu dois faire tomber encore, tu dois encore essayer d'attraper des poissons. Il n'allait pas encore essayer une fois parce qu'il allait dire que oui, j'ai essayé de faire, c'est la chose que j'ai essayé de faire toute la nuit. Maintenant, il a obéi. Mais tu es seulement capable d'obéir quand tu vois l'Éternel. Praise the Lord. Amen. We don't walk by experience in anything, even in debt concerning. I don't know. I hope we'll be able to cover everything today. Debt to borrow. We don't walk by experience because we know a lot of us have experienced, our parents have been in debt. Maybe that was what scattered their marriage and separate them and bring problem to them. You know, we don't walk by what they experience. We walk by Christ. Amen. If Christ said do, you do. If he said no, you said no. Are you getting it? Amen. I hope we will get there today. Amen. Amen. Und wir wandeln auch nicht nach Erfahrung in jeglichen Bereichen. Das gilt auch im Bereich von Finanzen, im Bereich von Schulden, weil oft ist es so, dass man beispielsweise auch in diesem Bereich schlechte Erfahrungen, was die Welt als schlechte Erfahrung bezeichnen könnte, würde, dass man diese Erfahrung gesammelt hat oder dass man gesehen hat, dass Eltern schlechte Erfahrungen gehabt haben mit Finanzen und dass eventuell ihre Ehe zerstört hat und zum Ende gebracht hat. Aber wir wandeln nicht nach den Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben oder die wir vielleicht gemacht haben, sondern wir wandeln nach Christus. Und wenn Christus sagt, mach diesen Schritt, dann machen wir diesen Schritt. Wenn Christus sagt, lass es, dann lassen wir es. Et nous, on ne marche pas à travers nos expériences parce que peut-être nos parents ont eu une mauvaise expérience concernant les dettes, par exemple. Et par exemple, les dettes qu'ils ont eues ont causé leur séparation. Nous, on marche qu'à travers Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ dit que oui, fais, tu le fais. S'il dit ne fais pas, tu le fais pas aussi. Et c'est comme ça que nous, on vit. Praise the Lord. Amen. You better beware of past experience. Und nimm dich in Acht. Beware of it. Vor vergangenen Erfahrungen. Don't allow to dictate your life. Lass nicht zu, dass deine vergangenen Erfahrungen dein Leben diktieren. Donc, tu dois faire attention de tes expériences mauvaises ou bien tes anciennes expériences. Faut pas vouloir, ne permet pas tes expériences de dicter ta vie. In the natural world yet, but in Christ's world, your past experience have nothing to do with now. Amen. Now is Christ. In der natürlichen Welt ist es so, dass sie sich auf ihre Erfahrungen verlassen und aufgrund ihrer Erfahrungen auch Schritte machen und Entscheidungen treffen. Aber bei dir sollte es nicht so sein. Dein jetziges Leben gehört Jesus Christus und deine Erfahrungen sollten nicht davon abhängig sein, welche Entscheidungen du triffst, sondern du solltest auf Christus allein hören und Entscheidungen treffen. Dans ton ancien vie, la vie naturelle, oui, là tu peux marcher à travers les expériences. Mais maintenant que tu appartiens à l'Éternel, c'est Jésus Christ qui doit te diriger chaque pas de ta vie, c'est lui qui dirige, c'est pas tes expériences. You know, Paul says something in Philippians 3. He said, one thing I do is to forget the past and look forward. And this forward is Christ. Und in Philippa 3 lesen wir, dass Paulus ebenfalls gesagt hat, dass eine Sache will ich tun. Ich will die Vergangenheit hinter mich lassen und nur nach vorne schauen. Und dieses nach vorne schauen ist Christus allein. Und das sollte auch für uns gelten. Et Paul nous dit aussi à Philippiens 3, il nous dit aussi que car il y a une chose que moi je fais, c'est de laisser l'ancien derrière moi, le passé derrière moi et de regarder en avant. Et quand il dit le passé, il parle de ses expériences, il laisse derrière lui et il regarde en avant, il regarde vers Jésus-Christ seulement. I don't want to make the mistake in the past. I don't want to make, that should not be your focus. If Peter, if that was his focus, he will reject the voice of Christ and not obey it. Und ein Fokus sollte nicht sein, ich will nicht die Fehler der Vergangenheit nochmal machen. Ich habe Angst, dass ich die Fehler nochmal wiederhole. Und ich habe ja die und die Erfahrung gemacht und will die nicht nochmal wiederholen. Das sollte überhaupt gar nicht dein Fokus sein. Und da sollten deine Gedanken auch gar nicht hingehen. Wenn das der Fall bei Petrus beispielsweise gewesen wäre und er gesagt hat, ich habe die Erfahrung letzten Abend gesammelt, dann wäre er nicht in der Lage, Jesus Christus zu gehorchen und das zu tun, was er gesagt hat. Und das sollte für uns auch gelten. Et c'est la même chose que Pierre aussi. Und donc, si Pierre, par exemple, marchait aussi par expérience, il n'allait pas obéir à la voix de l'Éternel, il n'allait pas être capable à dire que oui, j'obéis la voix de l'Éternel. Il allait penser que oui, mais hier, j'ai déjà essayé d'attraper les poissons toute la nuit et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que l'Éternel veut de moi encore maintenant? Non, il a été capable de lâcher les fils seulement parce qu'il a obéi à l'Éternel. Praise the Lord. In verse 30, he said, but when he saw, what do you see? Is it your past experience? In Vers 13 lesen wir nochmal, dass Petrus was gesehen hat. Und was ist es, dass du siehst? Siehst du deine vergangenen Erfahrungen beispielsweise? Et dans verset 30, on se demande ici, qu'est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois l'ancien, tes expériences, ou bien tu vois l'Éternel? How things never work. Siehst du, dass die Sachen bei dir nie funktionieren? Est-ce que tu vois que les choses ne marchent jamais pour toi? I think that you are the one making things up. God, children never make anything up. Und du denkst dir, dass du dir die Sachen vielleicht einbildest, aber Kinder Gottes bilden sich keine Sachen ein. Ou bien tu dis que oui, ça me, les choses me semblent comme si ou bien comme ça. Nous, les choses, les enfants de Dieu, ça ne nous semble pas bien ou mal. C'est Jésus-Christ qui fait toute la différence. Praise the Lord. Let it be now. Christ is now. Amen. Lass es hier und jetzt sein und nicht deine Vergangenheit. Und Christus ist dein hier und jetzt. Et tu dois vouloir que l'Éternel puisse être le présent, non? Die Gegenwart, le présent, voilà. Tu dois vouloir que l'Éternel puisse être ton présent et pas tes expériences. The Lord can direct you in the past. And you think that nothing ever works. That something that you cannot see with your natural eye does not mean it's not working. I don't know if somebody is getting it. Und die Tatsache, dass du nicht mit deinen physischen Augen was siehst, bedeutet nicht, dass der Herr nicht in der übernatürlichen Welt am Arbeiten ist. Et seulement le fait que tu ne vois quelque chose, tu ne le vois pas avec tes yeux naturels, ça signifie pas que dans le monde surnaturel que l'Éternel ne travaille pas pour toi, pour que les choses puissent être aussi visuelles. God children never do anything in vain. Kinder Gottes tun nichts umsonst. Nous les enfants de Dieu on fait rien en vain. You know, if you plant a seed, you know Jesus used seed to teach us a lot. Sow the seed, sow the word. If you plant a seed, you know you go there after a month, 2 months, maybe the seed is not growing. You can may not see anything, even sometimes 2-3 years. You are not seeing anything, but that does not mean the seed is not growing. Mm-hmm. Wenn du beispielsweise you don't go there and uproot it and abort it. Mm-hmm. Are you getting it? Wenn du beispielsweise einen Samen siehst, kann es sein, dass du vielleicht für einen Monat, 2 Monate, vielleicht sogar für Jahre nichts siehst und es scheint so, als ob nichts wachsen würde. Aber nur weil du nichts sehen kannst, heißt es nicht, dass der Same nicht gesät wurde und dass gerade nicht was am Wachsen ist. Und wir sollten geduldig sein, weil es manchmal vielleicht auch Zeit erfordert und nicht hingehen und den Samen, den wir gesät haben, wieder ausgraben und abtreiben. Si par exemple tu as semé ou bien une graine dans le sol, c'est pas la même le même jour que tu vas avoir un résultat. Tu peux même attendre beaucoup de jours, beaucoup de mois. Seulement parce que tu ne vois rien, ça signifie pas que sous la terre il y a rien qui fonctionne. Donc c'est après tu dois laisser, tu vas pas partir là-bas et commencer à arracher ou bien encore à chercher le grain. Non, tu vas laisser, et c'est pour cela quelquefois c'est seulement le temps est toujours pour toi. Donc tu laisses le temps passer et c'est que tu le résultat physique tu vas le voir, mais c'est à son propre temps. You know, we always want to see the root with our natural eyes. Wir würden am liebsten immer gerne. The root is inside. It's in the spiritual world. It's inside the soul. You cannot see it until you dig it. Are you getting it? The root is inside. You cannot see it. You can only see the tree going. But the real root is inside. But we want to see until the root is strong. You cannot see anything outside. And that is how the spiritual world functions. It is the spiritual world first before the outside. And not the outside first before the spirit. Und für uns ist es, oder wir würden am liebsten gerne die Wurzel sehen, mit unseren natürlichen Augen, aber es ist nicht möglich, weil die Wurzel sich unterhalb der Erde befindet. Wir werden die Wurzel nicht sehen können. Und erst, wenn die Wurzel wirklich verwurzelt ist in der Erde und anfängt zu wachsen und da, diese Frucht, die sozusagen heraus ist, wächst, die ist es, die wir am Ende sehen werden. Aber für uns ist es so, dass wir am liebsten gerne diese Wurzel sehen wollen würden, wo die Sprossen rausspringen. Aber so funktioniert das nicht. Und genauso funktioniert auch die geistliche Welt nicht. In der geistlichen Welt ist die Wurzel, können wir die Wurzel mit unseren natürlichen Augen nicht sehen, sondern erst das, was aus der Wurzel heraus wächst. Und das braucht Zeit, weil in der geistlichen Welt ist es so, dass erst das Geistliche, erst diese geistliche Wurzel in der Erde verwurzelt wird sozusagen, bevor es in der physischen Welt sichtbar wird und dann bevor in der physischen Welt diese Frucht sichtbar wird. L'Éternel a utilisé les graines vraiment pour nous expliquer le royaume des cieux. Quand tu mets, tu es en train, tu as planté une graine, tu dois attendre jusqu'à ce que la racine puisse être stable avant de voir l'arbre ou bien même un fruit. Et nous, souvent, on veut toujours voir directement la racine. Mais la racine, c'est sous la terre, tu ne peux pas le voir. Ça doit d'abord être enraciné et tout ce procès-là, ça prend du temps pour... Et si si quand tu attends jusqu'à ce que c'est prêt, c'est vraiment enraciné, c'est comme ça que tu vas voir même un fruit ou bien un arbre. Et c'est comme ça aussi que le monde spirituel fonctionne aussi. Dès que tu es enraciné dans l'esprit, vraiment dans la vérité, c'est comme ça que tu sauras aussi voir la manifestation. Mais tant que ce n'est pas le cas, tu ne vas aussi rien voir. You learn to see in the spiritual world. Du lernst in der geistlichen Welt zu sehen. Tu vas apprendre à voir dans le monde spirituel. By believing that what you said, what the Lord said to you, is never in vain. Amen. Und das tust du, indem du glaubst, dass das, was du gesagt hast und das, was der Herr gesagt hat, to say or to do is never in vain. Und das, was wozu er dich geschickt hat, was du tun sollst, was du sagen sollst, dass das nicht umsonst ist. Das ist die Art und Weise, wie du geistlich siehst. Et comment tu vas savoir, comment tu vas être capable à voir spirituellement? Pas naturellement, c'est quand l'Éternel t'envoie de faire quelque chose ou bien de dire quelque chose et que toi tu le crois et tu y vis avant même la manifestation, c'est comme ça que tu le crois, parce que là tu le crois même le spirituel plus que le naturel, c'est comme ça que tu vois dans le monde spirituel. I will only give you one example, that of Elijah. Elisha. Those that be with us. You know, Elisha could not count them now. But he believed that there are those that be with him. Mm-hmm. That him is never alone. He believed it, though he have not seen it. Mm-hmm. He, you know, you cannot see it with your problem. That's why that young man, the servant that was with him could not see it. Amen. He believed it. He believed that what he said is always final. What, you know, what the Lord sent you to do, you never doubt it. Mm-hmm. Und ich werde euch ein Beispiel geben. I never say you make it up. Maybe you just make it up. But there's nothing like that. You better stop it. Und ich gebe euch das Beispiel von Elisa und seinem Knecht, als sie vor der syrischen Armee standen. Und Elisa hat gesagt, dass die mit uns sind, zahlreicher sind als die syrische Armee. Und er hat es geglaubt. Er hat geglaubt, dass das, was er ausgesprochen hat, wirklich Realität ist. Und er hat diese Sache ausgesprochen, bevor er sie überhaupt gesehen hat, mit seinen physischen Augen. Und der Knecht, der neben Elisa stand, war nicht in der Lage, das zu sehen mit seinen natürlichen Augen. Erst seine geistlichen Augen, nachdem diese geöffnet waren, konnte er wahrhaftig sehen. Und er hat es geglaubt. Und wie viel mehr sollten wir glauben, dass das, was wir aussprechen, mit Hilfe des Heiligen Geistes, dass es tatsächlich wahr ist und dass es tatsächlich geschieht. Und wir machen uns nichts vor damit, wenn wir diese Sachen aussprechen, sondern wir sollten glauben, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Et on va, je vais vous donner un exemple avec Élisée et l'armée syrienne. Par exemple, lui, il a cru à ce que l'Éternel lui a dit. Il savait qu'ils sont plus nombreux, mais son servant, vu qu'il ne voyait pas ça naturellement, il n'y croyait pas, et c'est pour cela qu'il a demandé à l'Éternel de lui ouvrir les yeux spirituels. C'est quand il a ouvert les yeux spirituels qu'il pouvait voir, non, je parle maintenant du servant, qu'il pouvait voir que ceux qui sont avec eux sont vraiment plus nombreux et plus puissants. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit être, on doit vraiment vouloir laisser l'esprit dominer, l'esprit qui doit être plus fort que que la chair et pas dire que oui, ça me semblait, j'ai pensé que l'Éternel me voulait me dire quelque chose, mais c'était pas le cas. Non, on doit arrêter de douter et seulement marcher à travers la vérité et d'obéir et de rester ferme dans la parole. It is by believing that of the Spirit, that is how you can control things here. Mm-hmm. If Elisha did not believe that those that be with them, be with him and more than those that be with them, he will not be able to take decision and control them. Mm-hmm. Nur wenn wir dem Geistlichen tatsächlich glauben, ist es die Art und Weise, wie wir Dinge hier auf dieser physischen Welt kontrollieren. Denn wenn Elisa nicht geglaubt hätte, was er ausgesprochen hat, dass die wirklich bei ihm sind, zahlreicher sind als die syrische Armee, dann hätte sich das auch in der physischen Welt nicht manifestiert. C'est seulement quand on croit vraiment qu'on a quelque chose, qu'on le possède, c'est comme ça qu'on va aussi voir la manifestation. Quand on croit qu'on l'a, pas quand on croit qu'on va l'avoir, on va l'obtenir. Et c'est comme ça que Élisée aussi, il a vécu. Donc, il croyait, il savait, il était vraiment sûr de lui qu'ils sont nombreux. Et c'est comme ça qu'il a eu aussi cette victoire. You control here, not here controlling you. Then do control yes, the Syrian army did not control Elisha. Elisha controlled them. Denn du kontrollierst die physische Welt. Die physische Welt kontrolliert nicht dich. Und genauso hat Elisa die physische Welt, die syrische Armee kontrolliert und nicht die syrische Armee ihn. Si on voit bien, on voit que Élisée a contrôlé l'armée syrienne et pas l'armée syrienne qui a contrôlé Élisée. Pourquoi? Parce que c'est lui, il a cru dans le surnaturel. Et c'est quand tu crois dans le surnaturel, c'est comme ça que tu es capable de contrôler le monde physique. Until you believe that of the spiritual world, here we control your joy, your peace, your rest, your everything, we control it. Und solange du der geistlichen Welt nicht glaubst, wird diese physische Welt deine Freude, dein Frieden, alles von dir kontrollieren. Et si tu n'es pas encore capable à croire le monde spirituel, le monde naturel va commencer à te contrôler, il va continuer à contrôler tout ce que tu veux avoir ou bien ce que l'Éternel t'a même promis. Joie, okay. Ça va contrôler ta joie, ta paix et tout ça. Verse 30 again, please. Then when he saw the Matthew wind, 14, verset 30, boisterous, he saw something outside Christ. Mm-hmm. Vers 13 lesen wir nochmal, dass Petrus etwas außerhalb von Christus gesehen hat. Und wir sollten nur Christus sehen und nur ihn erachten. Verset 30 nous dit que Pierre, voyant tout ce qui était autour de lui, c'est comme ça qu'il a commencé à tâtonner, il a commencé à être faible et il a commencé à couler parce qu'il voyait quelque chose autre en dehors du Christ. Donc c'est pour cela que tu dois être, voir que le Christ lui-même. If you are passing through tough time, he passed through tough time more than you. Mm. And he achieved. You know, if you have victory, he said you already have victory. Amen. Are you getting it? No matter what it is there, he went through what is more than what you are going through. Mm. So that is why you consider him alone. Amen. You remember him alone. Amen. Wenn du durch eine harte Phase sozusagen gehst, ist er noch 10-mal mehr durch eine härtere Phase gegangen, als du überhaupt gegangen bist. Und wenn auch er siegreich ist, bist du auch noch mehr siegreich durch ihn. Und deswegen sollten wir in allem ihn erachten, weil wenn er in der Lage war, diese harte Phase zu überstehen oder die Dinge zu überstehen, diesen Weg zu überstehen, den er gegangen ist, dann wie viel mehr wirst du all diese Dinge überstehen, durch ihn, wenn du nur ihn erachtest, weil er alles überwunden hat. On doit vraiment considérer l'Éternel et ce que lui il a fait pour nous, parce que si toi tu penses que tu as tu passes un temps difficile, tu dois savoir que Jésus-Christ a pensé, il a passé encore un temps plus pire que ça. Ou quand tu penses que tu vas avoir une victoire, tu dois aussi croire que lui il a déjà, tu as aussi cette victoire à travers de lui, parce que lui il a surmonté tous ses problèmes. Et s'il a pu être capable à surmonter tous les problèmes, à plus forte raison pourrais-tu être capable à le faire, parce qu'il a déjà dit que tout est accompli et tu dois le croire. Praise the Lord. Amen. You know, let us go a little bit back. 29, this verse 29, the Lord is speaking to us. In verse 29. Matthieu 14, verset 29. You can see Peter here. He said, come. When Peter was saying come, he was saying the spiritual world. He was able to walk on the sea. Mm. He was able to control the physical world. Mm. He was able to be above and not be led. Amen. Are you getting it? Und als Petrus dieses Kommen von Jesus Christus gehört hat und damit auch gleichzeitig seinen Fokus nur auf ihn hatte, nur auf Jesus Christus hatte, war er in der Lage, tatsächlich auf dem Wasser zu laufen und war gleichzeitig in der Lage, das Natürliche zu überwinden mit dem Übernatürlichen. Ici, verset 29, on voit que Jésus a dit à Pierre, ben viens, ce viens-là, c'était là où Pierre était maintenant capable à voir le monde spirituel, surnaturel, et c'est comme ça qu'il était capable à surmonter, oui, à surmonter le naturel, à contrôler le naturel. Et c'est ça qu'on doit commencer à considérer, à voir que n'importe ce qu'il nous dit, c'est surnaturel et ça nous donne la puissance de surmonter tous les problèmes. But when he took his focus away from calm, the spiritual world, amen, then he said, but he saw the wind. The wind has been there. It's not there. The wind did not just come out. It has been there. Mm. But if you learn to see, just like the Syrian army, they were there. Mm. Amen. They were already there. But if you learn to see, you choose the sight to see. Mm. Aber nachdem Petrus dieses Kommen aus der geistlichen Welt nicht mehr gesehen hat, sondern diesen Wind gesehen hat, ist er sozusagen aus dieser geistlichen Welt rausgefallen und dann wieder zurück in die natürliche Welt abgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieser Wind die ganze Zeit schon da war und er es aber nicht gesehen hat oder beziehungsweise nicht erachtet hat, weil sein Fokus auf Christus war, weil sein Fokus auf dieses Kommen von Jesus war und sein Fokus auf die Übernatürliche und das Geistliche war. Aber genau, und das zeigt uns halt auch, dass wir entscheiden, worauf wir achten oder beziehungsweise was wir folgen. Folgen wir dem Geistlichen oder folgen wir dem Physischen? Und sehen wir das Geistliche oder sehen wir das Physische? Et c'est pour cela on voit que quand Jésus-Christ lui disait viens, il était, comme on venait de dire, il était déjà, il avait maintenant accès au monde surnaturel. Mais quand il a commencé à voir tout ce qui était autour de lui, c'est comme ça qu'il n'avait plus accès au monde spirituel parce qu'il a commencé à valoriser, à être influencé de son entourage. Et quand tu es influencé de ton entourage, tu n'es plus concentré, tu n'as plus ton regard vers l'éternel. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit se demander chaque jour, qu'est-ce que tu es en train de valoriser? Tu es en train de valoriser la parole de l'Éternel ou bien ton entourage? You know, the kingdom of heaven is a kingdom of decision. Und das Königreich Gottes ist ein Königreich der Entscheidungen. Le royaume des cieux, c'est un royaume des décisions. It's like Adam and Eve. Before they ate the fruit, they were naked, but they did not see it. It was when they now took the decision to disobey God. They could not see. Their focus turned away from God to naked. That meant they were already naked before they ate the fruit, but they did not see it. You took a decision to see your nakedness or to see Christ. Und das sehen wir auch am Beispiel von Adam und Eva. Beide waren im Garten eben unbekleidet, aber sie haben es nicht gesehen, dass sie unbekleidet waren, dass sie nichts anhatten. Erst als sie die Entscheidung getroffen haben, von dieser Frucht zu essen, haben sie bemerkt, dass sie unbekleidet waren und haben versucht, sich damit zu bedecken. Und genau so kannst du dich in dieser Situation entscheiden, das Geistliche zu sehen, dass du unbekleidet bist, dass du frei bist vor dem Christus, oder das Physische zu sehen, dass du nichts anhast und versuchen, dein Nacktsein zu bedecken. Et on voit dans cet exemple de Adam et Eve nous fait voir aussi que comment eux ils ont enlevé leur concentration de l'Éternel vers la chair. Par exemple, quand ils étaient seulement concentrés à l'Éternel, ils étaient déjà nus tout le temps, mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont décidé de voir, de manger le fruit, de désobéir à l'Éternel et de ne plus écouter à la voix de Dieu, ils ont mangé les fruits et là, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Donc, tu vas voir que quand tu es en train de désobéir à l'Éternel ou bien de ne pas croire à sa parole, c'est comme ça que tu commences à considérer la chair, ton entourage et pas sa parole à lui. Susie, help us to read verse 13 in English.